Potsdam, den 25. November 1769. Ich wäre in diesem Jahrhundert lieber Schuhflicker als Papst. Der Zauber ist verflogen, aber der elende Marktschreier fährt fort, seine Mittel anzupreisen, die kein Mensch mehr kaufen will, während die Verwegensten sich anschicken, seine Bude umzuwerfen. Ich weiß nicht, welcher Engländer der christlichen Religion das Horoskop gestellt und ihre Dauer bis auf das Ende dieses Jahrhunderts berechnet hat. Ich wäre nicht traurig, dieses Schauspiel noch zu erleben, glaube indessen, dass die Dinge nicht so schnell gehen und die Pfaffen ihre verachteten Aberwitzigkeiten vielleicht noch ein paar Jahrhunderte auftischen werden, zumal die Begeisterung des Pöbels ihnen den Rücken stärkt. Friedrich der Große ante Allembert.